Damon kai Phintias Pythagoreioi. Damon und Phintias Pythagorea. Die Geschichte von Damon und Phintias begann, als sich beide in der ersten Klasse trafen und sofort die besten Freunde wurden. Dazu muss man erwähnen, dass es für die beiden nichts Besonderes war, beste Freunde zu sein, sondern etwas ganz Normales. In dieser Schulklasse sah jeder jeden als besten Freund an, oder anders gesagt, alle waren beste Freunde. Darauf wurde großer Wert gelegt in der Pythagoras-Grundschule für kleine Griechen in Großgriechenland. Magna Graecia oder Megale Hellas oder Großgriechenland nannte man damals den Süden Italiens, wo beide lebten und zur Schule gingen. Ihr Lehrer unterrichtete sie vor allem in Mathematik und Philosophie, aber eben auch in Freundschaft, und das wissen heute nur noch wenige. Der Mann namens Pythagoras, nachdem ihre Grundschule benannt war, hatte 200 Jahre zuvor verstanden, dass es keinen Streit, keine Verbrechen und keinen Krieg mehr geben würde, wenn alle Menschen sich gegenseitig als beste Freunde betrachteten. Und er meinte damit nicht einfach gute Kumpel, sondern echte, treue und unbedingte Freunde. Der alte Pythagoras hatte mit dieser Idee damals so viel Erfolg, dass in der kleinen Stadt Kroton, wo sie wohnten, mittlerweile alle Bürger beste Freunde waren. Schon viele Jahre bevor Damon und Phintias geboren wurden und lange bevor ihre eigenen Eltern die Pythagoras-Grundschule besucht hatten, hatte die Idee von der unbedingten Freundschaft den Bürgern von Kroton eingeleuchtet. Und seitdem waren alle dort beste Freunde. Sie brauchten keine Polizisten und keine Gesetze, weil niemand seinen besten Freund bestehlen oder betrügen wollte. Geld hatte nur noch symbolischen Wert, weil beste Freunde sich eben mit allem gerne halfen und natürlich von ihren besten Freunden nichts dafür verlangten. Weil das für uns heute nur noch schwer zu verstehen ist, erzähle ich am besten mal, wie so ein Tag in der Pythagoras-Grundschule für kleine Griechen in Großgriechenland ablief. Nehmen wir zum Beispiel einen Dienstag im April des Jahres 360 vor Christus. Damon war 7 Jahre und ein paar Tage alt, als er morgens aufstand. Er stand immer auf, wenn die Sonne aufging und der Hahn draußen krähte. Er wusch sich, putzte sich die Zähne, dann räumte er noch ein bisschen auf, damit seine Mutter, die ja auch seine beste Freundin war, es später nicht machen musste. Er wollte ja seiner besten Freundin nicht unnötig Arbeit machen, denn seine Mutter hatte genug zu tun, seit der beste Freund, der sein Vater gewesen war, vor ein paar Jahren gestorben war. Damon vermisste ihn zwar noch, aber er war nicht mehr traurig, seit er im Freundschaftsunterricht gelernt hatte, dass ein Freund nicht wirklich stirbt, solange die Freundschaft zu ihm noch in seinen Freunden weiterlebt. Nach dem Frühstück mit seiner besten Freundin Mama machte er sich auf den Weg zur Schule. Er war an diesem Dienstag früher auf der Straße als sonst. Das konnte er daran sehen, dass die Wände ihres Hauses noch im Schatten der großen alten Olivenbäume lagen. Wenn er sonst zur Schule ging, wurde er beim Verlassen des Hauses von der Sonne geblendet. Aber nicht an diesem Dienstag, und weil er so früh unterwegs war, traf er seine beste Freundin, die alte Philia. Ihr Name bedeutet Freundschaft, und sie war eine lustige alte Witwe, die immer schon vor Sonnenaufgang in ihrem Garten Obst für ihre vielen besten Freunde pflückte. Weil sie so alt war und sich bei jedem Schritt mit einem Stock abstützen musste, hatte sie einige Mühe, das große Tuch zu tragen, in das sie die Früchte gewickelt hatte. Damon half ihr, das Obst bis zu ihrem Haus zu tragen und bekam von seiner besten Freundin einen dicken Apfel aus dem Tuch, bevor er weiter zur Schule lief. Direkt um die Ecke von der alten Philia traf er seine beste Freundin Daphne. Er freute sich zwar, sie zu treffen, aber er wunderte sich doch, weshalb sie so ganz allein vor ihrem Haus auf der Straße rumkrabbelte. Sie war schließlich noch kein ganzes Jahr alt. Er nahm das Baby hoch und gab seiner besten Freundin einen dicken Kuss. Etwas roch komisch. Er schnupperte an ihr, grinste sie an und sie grinste zurück. Damon lachte und rief in den Eingang des Hauses: »Daphne will mit mir zur Schule, aber sie muss erst die Windeln wechseln.« Sofort erschien Daphnes Mutter in der Tür und nahm ihm die kleine beste Freundin ab. Sie lächelte ihren besten Freund Damon dankbar an, dann verdrehte sie die Augen, bevor sie mit der kleinen Daphne auf dem Arm ins Haus verschwand und dabei laut rief: »Welcher meiner besten Freunde hat denn schon wieder die Tür aufgelassen?« Damon ging weiter zur Schule und traf auf dem Weg seinen besten Freund Fintias, der auch schon früher als sonst auf dem Weg war. Sie grinsten sich an. Klar, dass die besten Freunde sich von allen Tagen genau denselben Dienstag aussuchen, um früher loszugehen, bemerkte Fintias. Dann gingen sie lachend über den noch ganz leeren Marktplatz zur Schule. In der ersten Stunde erzählte ihnen ihr bester Freund, der Lehrer, vom Orakel von Delphi und von der Sphinx in Theben. Dort konnten Griechen aus Groß- und Kleingriechenland Prophezeiungen erhalten, wenn sie in der Lage waren, vorher ein Rätsel zu lösen. »Wollt ihr mal versuchen, so ein Rätsel zu lösen?« fragte er seine besten Freunde, die Schüler, und die wollten es natürlich unbedingt probieren. Also, begann der Lehrer lächelnd, das Orakel könnte zum Beispiel die folgende Frage stellen: Welches Lebewesen geht morgens auf 4 Beinen, mittags auf 2 Beinen und abends auf 3 Beinen? Die ganze Klasse sah ihn mit großen Augen an. Alle überlegten fieberhaft, aber so ein Tier hatten sie noch nie gesehen. Hunde liefen morgens auf 4 Beinen, aber das taten sie auch noch abends. Vögel liefen mittags auf 2 Beinen, aber niemals auf 3 Beinen. Was lief überhaupt auf 3 Beinen? Damon dachte grinsend, dass er überhaupt nur ein Lebewesen mit 3 Beinen kenne, und das sei die alte Philia mit ihrem Stock. Und dann ging ihm ein Licht auf. Am Morgen auf allen 4 wie die kleine Daphne, mittags auf 2 Beinen wie er selbst und am Abend wie die alte Philia auf 3 Beinen. Wenn das Orakel also mit dem Tag nicht irgendeinen Dienstag meinte, sondern das Leben als Ganzes, dann würde jeder am Morgen seines oder ihres Lebens auf allen 4 krabbeln, dann mittags aufrecht auf 2 Beinen laufen und am Abend des Lebens als Kreis am Stock, also auf 3 Beinen gehen. Damon hatte die einzige logische Antwort gefunden. Weil er aber ganz gut in der Schule und der Lehrer sowieso sein bester Freund war, überlegte er kurz, welcher seiner Freunde eine gute Note besser gebrauchen konnte als er selbst. Seine Wahl fiel auf Fintias, der direkt vor ihm saß. Er beugte sich unauffällig vor und flüsterte: »Der Mensch!« Fintias überlegte kurz, ob er schon einen Menschen mit 3 Beinen gesehen hatte, und zischte ungläubig: »Was?« Damon wiederholte sein geflüstertes: »Der Mensch!« Ihr bester Freund, der Lehrer, sah sie direkt an und sagte: »Ja, Fintias, mein Freund, kannst du dir denken, welches Lebewesen gemeint ist?« Fintias stand auf, wie es damals in der Schule beim Beantworten einer Frage üblich war, aber er antwortete nicht, sondern überlegte noch. Schließlich fiel ihm aber auch nichts Besseres ein, und also sagte er eher fragend als feststellend: »Der Mensch vielleicht?« Sein Freund, der Lehrer, lächelte ihn an. »Sehr richtig, Fintias, mein Freund. Und wieso meint das Orakel den Menschen?« Fintias überlegte noch einmal schnell, aber er verstand es selbst nicht. Vielleicht nur deshalb nicht, weil er am Morgen die alte Philia nicht getroffen hatte. »Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, mein Freund«, gab er schließlich zu. Der Lehrer lächelte. »Wieso hast du dann Mensch geantwortet?« Nun wurde seine Freundschaft auf die Probe gestellt. Er wollte seinen Freund Damon nicht verraten, aber auch nicht seinen Freund den Lehrer belügen. Aber weil Fintias hier groß geworden war, fiel ihm sofort die richtige Antwort ein. »Ich habe es gesagt, weil es mir vorgesagt worden ist.« Als der Lehrer seine Antwort hörte, klatschte er in die Hände und die ganze Klasse klatschte mit. »Du bekommst eine gute Note in Freundschaft, weil du deinem besten Freund die Wahrheit gesagt hast und doch dabei deinen anderen Freund nicht verraten hast«, sagte der Lehrer schließlich und wandte sich Damon zu. »Kannst du dir denken, weshalb der Mensch gemeint ist, mein Freund Damon?« Fintias setzte sich wieder hin und Damon stand auf. »Die einzige Erklärung, die ich mir vorstellen kann, ist, dass das Orakel den Menschen meint, weil nur der Mensch am Morgen seines Lebens auf allen 4 rumkrabbelt, dann mittags auf 2 Beinen läuft und am Abend seines Lebens am Stock geht, also praktisch auf 3 Beinen.« Der Lehrer klatschte wieder und die ganze Klasse klatschte mit. Dann sah er Damon fragend an und der verstand, dass sein bester Freund, der Lehrer, darauf wartete, dass er die ganze Antwort gab. Damals gehörte es ganz selbstverständlich zu einer richtigen Antwort in der Schule, dass Damon nicht nur die Lösung sagte, sondern auch allen erklärte, wie er darauf gekommen war. Weshalb Vorsagen unter Schülern damals nur funktionierte, wenn man auch sofort die Erklärung mit vorsagte. Damon erklärte also, wie er am Morgen auf dem Weg zur Schule die alte Philia auf ihren drei Beinen getroffen hatte und dann die kleine Daphne auf allen vieren. Und so verstanden alle, weswegen Damon an diesem Dienstag so viel schneller auf die Lösung gekommen war als alle anderen in der Klasse. All seine besten Freunde klatschten noch einmal. Der Lehrer fasste zusammen, was sie außer der Lösung des Rätsels noch gelernt hatten, und leitete damit direkt die nächste Stunde ein. Jeder von uns Freunden ist heute Morgen einen anderen Weg zu dieser Schule gegangen, und so hat jeder andere Dinge gesehen, und deshalb denkt hier nun jeder an andere Sachen. Er machte eine Pause, bis alle nickten, und fuhr fort. Und jeder von uns ist jetzt mit diesen ganz eigenen Eindrücken im Kopf der Lösung eines anderen Rätsels so nah, wie Damon es war, weil er Daphne und Philia heute Morgen getroffen hatte. Wieder nickten alle. Ich hatte einfach ein Rätsel ausgesucht, das etwas mit den drei und vier Beinen zu tun hatte, denen Damon noch heute Morgen begegnet ist. Wir haben ja alle schon ein Baby und einen Greis am Stock gesehen und wären früher oder später selbst drauf gekommen. Aber seine Erinnerungen waren durch das Baby und die Greisin noch frisch. Wenn ich ein anderes Rätsel nehme, er schaute seine besten Freunde an, und die Schüler nickten erwartungsvoll. Sie wollten gerne noch ein anderes Rätsel lösen. Also gut, wenn das Orakel nun gefragt hätte, welche beiden Geschwister sehen sich immer nur ganz kurz, aber sind niemals zusammen. Die Schüler überlegten kurz, und dann lehnte sich Phintias nach hinten und flüsterte zu Damon: Der Tag und die Nacht. Damon lächelte, das machte Sinn. Der Tag und die Nacht waren wie Geschwister. Aber sie konnten immer nur in der Dämmerung kurz, aber doch niemals länger zusammen sein. So sagte er es dann auch, als sein bester Freund, der Lehrer, ihn fragte. Der nickte und klatschte wieder. Damon hob die Hand und sagte, ich kann aber nicht sagen, wie derjenige, der mir die Lösung zugeflüstert hat, darauf gekommen ist. Phintias stand auf und erklärte allen, dass er an seine große Schwester, die auch seine beste Freundin war, gedacht hatte, und die Phintias, seit sie vor ein paar Wochen geheiratet hatte, nur noch morgens und abends treffen konnte. »Seht ihr«, sagte der Lehrer nach dem Applaus für Phintias, »wie unterschiedlich wir alle sind. Diesmal haben seine ganz eigenen Erinnerungen Phintias so nah an die Lösung gebracht, dass er nur noch zugreifen musste. Wenn wir alle so unterschiedlich sind und doch wie Freunde unser Wissen teilen, dann können wir zusammen doch wahrscheinlich jedes Rätsel lösen, oder?« Seine Schüler nickten. Er nahm die Hand von Phintias und hielt sie hoch. Der wusste sofort, was der Lehrer damit sagen wollte. Das war ihr Zeichen. Phintias nahm Damons Hand und hielt sie auch hoch. Damon nahm die Hand von seinem Sitznachbarn, der wieder die Hand von dem Seinen und so weiter, bis alle zusammenstanden und alle ihre Hände zusammen hochhielten. Dann rief der Lehrer, denn wir sind, und die ganze Klasse rief im Chor, Pythagoreer! Das war ihr Freundschaftsruf. Sie waren wie eine Bande oder eine Mannschaft, aber mit dem Unterschied, dass jeder in der Stadt zu ihrer Bande gehörte und ihr bester Freund war. Wirklich jeder. Es war nicht wie die Kölner aus Köln oder die Herneer aus Herne. Dann hätten sie sich wahrscheinlich die Krotoner aus Kroton genannt. Pythagoreer waren alle, die in den vergangenen 200 Jahren diese Grundschule besucht hatten. Und das waren eben einfach alle hier. Und weil es die Schule von Pythagoras war, hießen sie eben Pythagoreer und waren alle ziemlich stolz darauf, zu den besten Freunden zu gehören. Weil sie so viel gelernt hatten, ließ der Lehrer sie an diesem Dienstag etwas früher nach Hause gehen. Damon und Phintias und die anderen besten Freunde gingen Hand in Hand aus der Schule. Im Gegensatz zu einem Hamburger oder einem Berliner, die das auch bleiben, wenn sie nicht gerade in Hamburg oder Berlin sind, waren die Pythagoreer nur dann Pythagoreer, wenn sie zusammen und mindestens zu zweit waren. Einer allein kann kein Freund sein und keinen Freund haben. Es gehören immer mindestens zwei dazu. Und in Kroton gehörten alle dazu. Auf dem Weg nach Hause kamen die beiden auf den Marktplatz, wo mittlerweile alle Bauern und Händler der Stadt ihre Stände geöffnet hatten und ihre Produkte anboten. Und in Kroton wurden die Produkte wirklich angeboten, denn niemand verlangte von seinen besten Freunden etwas dafür. Damon sah einen seiner besten Freunde, der gerade Kisten mit Zwiebeln zu seinem Stand brachte, also verabschiedete Damon sich von seinem besten Freund Phintias, um seinem anderen besten Freund mit den Zwiebeln zu helfen. Zu zweit ging es dann ganz schnell, aber der Bauer ließ seinen besten Freund Damon nicht sofort gehen, nicht ohne ihn von seinem Käse probieren zu lassen. Als Damon ihm sagte, dass sein Käse diesmal wieder ganz besonders lecker war, schnitt er ihm ein ganz großes Stück davon ab und sagte lächelnd, »Dann gib den Käse unserer besten Freundin, deiner Mutter.« Damon steckte den Käse ein und ging weiter über den Markt. Zwei Stände weiter sah er Phintias schon wieder. Der half gerade einer Köchin dabei, Wasser für ihre Suppenküche zu tragen. Damon sah, dass die Krüge sehr schwer waren und half seinen Freunden schnell. Die Köchin wollte, dass die beiden noch blieben, um Suppe zu essen, aber Damon wollte nur einmal kosten und sagte, dass er schon Käse gegessen hätte und auch noch welchen davon nach Hause bringen wollte. Dann schnitt er der Köchin und Phintias jeweils ein Stück von seinem Käse ab. Die beiden Freunde bekamen jeweils einen Krug mit heißer Suppe. Nehmt die Suppe euren Müttern, unseren besten Freundinnen mit. Also verabschiedeten sich die Freunde wieder und gingen weiter nach Hause. Sie halfen noch bei zwei weiteren Ständen und wurden auch da beschenkt und gaben auch da etwas von dem ab, was sie vorher schon bekommen hatten. Als Damon und Phintias sich endgültig verabschiedeten, hatten sie den Bauch und die Taschen voll mit Brot, Käse, Oliven und der Suppe in Krügen. Später am Nachmittag, nachdem sie all das Essen nach Hause gebracht hatten, trafen sie sich wieder auf dem Sportplatz. Sport war bei den Pythagoreern nicht so anders als anderswo. Jeder versuchte, das Beste zu geben und natürlich gab es auch Gewinner und Verlierer, aber in Kroton bejubelten und feierten sie sich alle zusammen, wie die besten Freunde. Damon und Phintias wurden langsam älter und jedes Jahr kamen mehr beste Freunde dazu. Andere Städte in der Umgebung hatten gesehen, wie schön es war, in Kroton zu leben und wollten auch beste Freunde sein. Als die beiden 10 Jahre später junge Männer waren und endlich mit der Schule fertig, gab es schon 10 andere Grundschulen in 10 anderen Städten. Und sie alle waren jetzt Pythagoreer. Überall beste Freunde, von Kroton über Herakleia bis nach Capua. In Syrakusa, der Hauptstadt von Großgriechenland, gab es noch keine Pythagoras-Schule. Dafür gab es dort einen Tyrannen, so nannte man damals Herrscher, die eigentlich keiner haben wollte, weil sie nicht mit der Unterstützung, sondern gegen den Willen ihres Volkes Anführer geworden waren. Der Tyrann in Syrakus hieß damals Dionysos II. Er war kein übler Kerl, aber er kannte nichts anderes als Tyrannei. Schon sein Vater, Dionysos I., war Tyrann in Syrakus gewesen und hatte sich bei den Leuten überall in Großgriechenland sehr unbeliebt gemacht. So war sein Sohn aufgewachsen. Er traute niemandem, hatte zwar viele Berater und Untertanen, aber keinen einzigen Freund. Er war sich klar darüber, dass jeder Mensch in seiner Nähe etwas von ihm wollte oder Angst vor ihm hatte. Das machte ihn nicht gerade freundlich, sondern eher gefährlich, denn er befehligte auch eine große Armee. Eines Tages berichteten ihm seine Berater von den Pythagoreern und davon, dass sie immer mehr wurden. Sie waren sogar schon so viele, dass sie keine Angst mehr vor dem Tyrannen und seiner Armee hatten, warnten sie. Seine Berater schlugen vor, sofort in den Krieg zu ziehen und diesem Spuk ein Ende zu bereiten. Als der Tyrann das hörte, schaute er sie ungläubig an. »Ihr meint ernsthaft, ich soll sie angreifen, weil sie einander gute Freunde sind?« Die Berater nickten eifrig, aber Dionysos schüttelte den Kopf. »Ich schicke lieber einen guten Spion, um mehr über diese Freundschaft zu erfahren. Es könnte uns und Großgriechenland noch nützlich sein, das Geheimnis der Freundschaft zu kennen.« Aber seine Berater fragten ihn aufgeregt, wozu soll denn Freundschaft gut sein, es kommen Berichte aus den Städten der Pythagoreer, dass sich dort Richter, Anwälte, Soldaten, Bankiers und Waffenhändler neue Berufe suchen müssen, weil die Menschen sie nicht mehr brauchen, jetzt wo dort alle beste Freunde sind. Dionysos war zwar ein schlecht gelaunter Tyrann, aber er war nicht dumm. Er wusste von seinen Spionen sehr genau, warum seine Berater ihm ständig zu Kriegen rieten. Sie wurden heimlich von den Waffenhändlern dafür bezahlt, denn die konnten mit jedem Krieg eine Menge Geld verdienen. Was wäre denn so schlecht daran, wenn diese Freundschaft Streit, Verbrechen und Krieg abschaffen könnte? Fragte er seine Berater, die daraufhin nervös und, wie er fand, schuldbewusst auf ihre Schuhe starrten und keine Antwort fanden. Sie konnten ihm ja schlecht sagen, dass sie Angst hatten, sie würden dann nicht mehr dafür bezahlt, ihn in sinnlose Kriege zu stürzen. Welchen Grund könnten sie sonst angeben, dass es ohne Krieg, Streit und Verbrechen zu langweilig sei? Das konnten sie einem Tyrannen, in dessen Reich sich die beiden größten Vulkane weit und breit befanden, auch nicht klar machen. Er schickte die Berater weg und ließ seinen besten Spion rufen, um mit ihm einen Plan auszuhacken, wie er allen Menschen beweisen konnte, dass es eine solche Freundschaft nicht gibt. Ein paar Wochen später kam ein Bote nach Kroton und brachte ein Paket zu Phintias. Darin waren ein wunderschön verzierter Dolch und ein Brief. In dem Brief stand, dass die Tochter des Tyrannen ihn unbedingt im Palast sehen wollte, dass er den Dolch als Geschenk von ihr annehmen mochte und sich in einer Woche bei Vollmond zu ihr schleichen sollte. Dann folgte eine Wegbeschreibung durch den Palast zu ihren Räumen und als Unterschrift war da nur ein kleines Herz. Phintias hatte zwar keine Ahnung, wo sie ihn gesehen haben könnte oder wie sie sonst auf ihn gekommen war, aber jeder in Großgriechenland wusste, dass die beiden Töchter des Tyrannen wunderschön waren. Wenn er sich beeilen würde und schnell ein Schiff nach Messana finden würde, könnte er es vielleicht bis Vollmond nach Syrakusa auf Sizilien schaffen. Er musste nur in der Woche nach Vollmond zurück in Kroton sein. Seine kleinere Schwester, wollte dann heiraten und das konnte sie damals bei den Griechen nicht, ohne dass ihr großer Bruder bei der Trauung seinen Segen gab. Also würde er sich hin und zurück beeilen müssen, aber es war zu schaffen und für eine Verabredung mit der Tochter des Tyrannen lohnte sich die Reise bestimmt. Er wollte gerade losreiten, als sein bester Freund Damon vorbeikam. Sie begrüßten sich und Phintias erzählte aufgeregt von dem Paket aus der Hauptstadt und von dem Brief der Tochter des Tyrannen. Damon staunte nicht schlecht und sagte dann, wenn ich nach Syrakusa müsste, dann würde ich mich freuen, wenn mein bester Freund mich begleiten würde. Phintias lächelte und nickte, ich würde mich freuen. Eine Stunde später waren beide auf ihren Pferden und ritten in Richtung Küste. Wenn Italien auf der Landkarte wie ein Stiefel oder wie ein Fuß aussieht, dann lag Kroton am Fuß Ballen und sie mussten von dort nur bis zum großen See reiten. Trotzdem brauchten sie 2 Tage. Ganz vorn an der Spitze des dicken Sees suchten sie ein Schiff, das sie über die Meerenge zu dem eckigen Fußball bringt, den Italien zu treten scheint und der Sizilien heißt. Nachdem sie ein Schiff gefunden hatten und in Messana angekommen waren, ritten sie weiter nach Süden und 2 weitere Tage später erreichten sie Syrakusa. Sie hatten immer noch 2 Tage bis zum Vollmond und die brauchten sie auch, denn sie mussten erst einen Weg finden, sich in den gut bewachten Palast zu schleichen. Von morgens bis abends streunten sie in der Nähe des Palastes herum und beobachteten dabei heimlich die Wachen, die Händler und die Diener, die kamen und gingen. Am 2. Tag konnten sie sogar einen Blick auf die beiden Töchter des Tyrannen werfen, als diese den Palast verließen. Sie waren wirklich wunderschön und Phintias konnte sein Glück gar nicht fassen, als die beiden ihn im Vorbeigehen anlächelten. Als am nächsten Abend die Sonne über den Bergen im Westen von Syrakus verschwand und über dem Meer im Osten der Mond aufging, machten sich die beiden besten Freunde auf den Weg zum Palast. Sie wussten mittlerweile genau, wann die Wachen sich ablösen würden und wo man in diesem Moment über die Mauer in den Palast klettern konnte, ohne gesehen zu werden. Sie erreichten die Stelle wie geplant. Damon stellte sich mit dem Rücken gegen die Mauer und faltete die Hände vor dem Bauch. Vintias stieg mit einem Fuß in die gefalteten Hände seines besten Freundes, dann mit dem anderen Fuß auf seine Schulter und zog sich von da auf die Mauer, wo er ganz flach liegen blieb. Damon schlenderte unauffällig zur nächsten Ecke, von wo er das Tor des Palastes sehen konnte. Er wartete, bis er die Wachablösung sah. Sie wussten, dass während der Ablösung keine Soldaten im Hof waren und die Wachen vom Tor aus nicht in die Ecke des Hofes schauen konnten, wo Vintias auf der Mauer lag. Damon gab das vereinbarte Zeichen, den Ruf einer Eule, dreimal hintereinander. Huhu, huhu, huhu. Von der Ecke aus konnte er sehen, wie Vintias Schatten von der Mauer verschwand. Er blieb noch ein paar Augenblicke stehen, um zu horchen. Als er keinen Alarm hörte, schlenderte er vergnügt durch die warme Nacht zurück zu dem Gasthaus in Syrakusa, in dem sie die vergangenen 2 Tage gewohnt hatten. Im Palast schlich sich Vintias auf Zehenspitzen von einer dunklen Ecke zur anderen. Er konnte sich nicht entscheiden, was ihn nervöser machte, die Tatsache, dass er auf dem Weg zu einer Verabredung mit der schönen Tochter des Tyrannen war, oder die Tatsache, dass er unerlaubt durch den nächtlichen Palast des Tyrannen schlich. Er folgte der Wegbeschreibung in dem Brief, den er schon komplett auswendig kannte. Schließlich sah er die Tür, die ihm darin beschrieben worden war. Er klopfte ganz leise, dann etwas lauter. Es kam keine Antwort. Vintias öffnete vorsichtig die Tür und schlüpfte hinein und schloss sie dann wieder hinter sich. Der Raum dahinter war zwar dunkel, aber im Licht des aufgehenden Mondes konnte er gut erkennen, dass der Raum so groß war, dass man sein ganzes Haus hätte hineinstellen können. Er fühlte den teuren glatten Marmor unter seinen Füßen. Er war zwar beeindruckt, aber als echter Pythagoreer fühlte er keinen Neid, sondern versuchte stattdessen, sich alle Details, die er im fahlen Mondlicht erkennen konnte, zu merken, um dieses Wissen später mit seinen besten Freunden in Kroton besser teilen und dann etwas ähnlich Schönes auch dort bauen zu können. Aus einer dunklen Ecke sah er eine nicht ganz so dunkle Gestalt auf sich zugehen. Das musste sie sein. Er wollte gerade zu ihr gehen, als sie mit einer tiefen Männerstimme rief: »Mörder! Wachen! Wachen!« Vintias hörte schnelle Schritte näher kommen und dann wurde die Tür aufgestoßen. Schwer bewaffnete Soldaten stürmten in den Raum. Im Licht ihrer Fackeln konnte Vintias nun sehen, dass er scheinbar im Thronsaal stand. Er hob die Hände und zeigte seine leeren Handflächen, was seit tausenden von Jahren bedeutet: »Ich komme in friedlicher Absicht und bin unbewaffnet.« Die Gestalt, die mit ihrem dunklen Bart ganz offensichtlich keine Tochter von irgendjemandem, sondern ein Mann war, ging auf Vintias zu und schnauzte ihn an. »Glaubt ihr, Pythagoreer, wirklich, ihr könntet Dionysos einfach loswerden?« Jetzt war Vintias verwirrt. »Ich wollte niemanden loswerden«, sagte er aufgeregt. Woher wusste dieser Mann, dass er Pythagoreer war? Es sei denn, er wusste, dass Vintias nicht aus Syrakusa stammte. Aber weder das eine noch das andere hatte er auf der Stirn stehen. Blitzschnell griff die Hand des Bärtigen nach dem Dolch, den Vintias natürlich am Gürtel trug. Er zeigte das lange Messer den Wachen, die zustimmend nickten. »Und was ist das?«, schrie der Mann, den Vintias eben noch für die Tochter des Tyrannen gehalten hatte. Und dann, als der Mann ihm ganz nahe gekommen war und ihm mit der Fackel ins Gesicht leuchtete, da konnte auch Vintias besser sehen. Der Mann mit der Fackel war ein Bettler. Vintias hatte ihn vor ein paar Wochen mehrmals in Kroton gesehen und ihm auch Wein und Käse gegeben. Er erinnerte sich noch gut daran, dass er ihm auch ein Bad angeboten hatte, weil er so scheußlich gerochen hatte. Aber jetzt stand er vor ihm, in feinstes Tuch gewickelt und roch nach Blumen. Er war also kein Bettler, sondern ein Spion. Plötzlich kam sich Vintias so blöd vor. Er war hereingelegt worden. und er kam sich eitel vor, dass er wirklich geglaubt hatte, die Tochter des Tyrannen hätte ihn auf der Durchreise in Kroton auf der Straße gesehen und ihn so unwiderstehlich gefunden, dass sie ihm sofort einen Brief geschrieben hatte, um ihn kennenzulernen. Wie peinlich! Aber das war das geringste seiner Probleme. Das nächstgrößere Problem stand vor ihm und leuchtete ihm mit einer Fackel ins Gesicht. Und das allergrößte Problem, da war er sich sicher, war schon auf dem Weg. Der Tyrann Dionysos, der nicht gerade für seine Freundlichkeit berühmt war und im nächsten Moment schon vor ihm stand. Also nicht direkt vor ihm, sondern mit einer Reihe von Soldaten samt einer Reihe Lanzen zwischen sich und Phintias. Der Tyrann sah ihn nur an, lächelte kurz, nickte dem Spion zu und verschwand dann wieder mit seiner Leibwache. Phintias wurde abgeführt und verbrachte die Nacht in einem schmutzigen, kalten und dunklen Kellerverlies. So hatte er sich das wirklich nicht vorgestellt. Am nächsten Tag wurde er wieder in den Thronsaal gebracht, der bei Tageslicht noch größer und schöner war, als Phintias in der Nacht zuvor gesehen hatte. Vor allem freute er sich, die Sonne wiederzusehen und den Wind zu fühlen, durch die großen Fenster frische Luft hereinwehte. Für Phintias war die Nacht sehr lang und dunkel gewesen. Aber der Thronsaal war nicht nur heller und schöner als in der Nacht, sondern auch voller. Überall standen Männer und Frauen in feinsten Gewändern und in kleinen Gruppen zusammen und tuschelten. In der Mitte, auf einem kleinen Podest, war ein Thron und darauf saß natürlich Dionysos, der alte Tyrann. Von mehreren Wachen umringt, wurde der vermeintliche Attentäter zu Dionysos gebracht. Der sah ihn böse an, dann lächelte er und fragte: »Phintias aus Kroton, was wolltest du mit dem Dolch in meinem Palast?« Phintias sah ihn an und antwortete einigermaßen wahrheitsgemäß: »Ich wollte ihn zurückbringen, wo er hergekommen war.« Das stimmte schon, denn natürlich hatte er der Tochter des Tyrannen nicht ohne ihr Geschenk begegnen wollen. Dionysos lächelte nun nicht mehr. Dieser junge Mann aus Kroton war schlauer, als der Tyrann gedacht hatte. Wenn er diese Befragung zu weit treiben würde, dann käme wahrscheinlich heraus, dass das alles ein Trick gewesen war, um einen Pythagoreer in den Palast zu locken und dann allen zu zeigen, dass Freundschaft nicht helfen kann. Und wenn seine Töchter herausbekämen, dass er sie für eines seiner bösen Spiele benutzt hatte, dann hatte der Tyrann selbst ein Problem. In ganz Großgriechenland waren seine Töchter nicht nur dafür bekannt, wie schön sie waren, sondern auch dafür, dass sie die einzigen Menschen im Reich waren, die den Tyrannen tyrannisieren konnten. Dionysos verkündete schnell das Urteil, auch er brauchte keine Richter oder Anwälte dafür, er war schließlich der Tyrann. »Phintias aus Kroton, ich verurteile dich in meinem Namen zum Tode, weil du versucht hast, mich mit einem Dolch zu töten.« Dann sah er ihn mit einem bösen Grinsen an, dachte, jetzt werden wir ja sehen, und fragte: »Hast du noch einen letzten Wunsch?« Phintias nickte. »Ich möchte mit meinem Freund Damon sprechen, der im Gasthaus in Syrakus auf meine Rückkehr wartet.« Das konnte auch ein Tyrann nicht abschlagen, also wurde eine Wache in den Gasthof geschickt. Während sie warteten, gingen zwei Berater des Tyrannen zu dem verurteilten Phintias. Dionysos sah die beiden und musste lächeln. Das war nicht Teil seines Plans, aber durch die gründliche Arbeit seiner Spione konnte er sich sicher sein, was die beiden Phintias nun anbieten würden. Sie würden sich als Berater des Tyrannen vorstellen. Dann würde der kleinere von beiden Phintias ein Angebot machen. Der, der nicht nur von den Waffenhändlern, sondern auch von den Anwälten heimlich bestochen wurde, um Dionysos in ihrem Sinne zu beraten. Er würde Phintias sagen, dass er ihm einen Verteidiger besorgen kann, der ihn vielleicht noch retten könnte. Dann würde Phintias dankend ablehnen, und genau in diesem Moment sah der Tyrann schon, wie Phintias seinen Kopf schüttelte. Nun wurde der dickere von beiden, der, wie Dionysos von seinen Spionen wusste, auch von den Banken bestochen wurde, ein Angebot machen, und in etwa sagen, Geld, um den Anwalt zu bezahlen, ist kein Problem. Ich kenne eine Bank, die ist dir gerne leid. Dann würde Phintias etwas sagen wie, was, wenn ich es nicht zurückzahlen kann? Und dafür hatten die beiden sicher auch schon eine Lösung. So etwas wie, dann kann deine Familie es für dich zurückzahlen. Der Tyrann sah, wie Phintias den Kopf schüttelte und ihn weiter schüttelte, bis die beiden Berater ihn schließlich wütend stehen ließen. Dionysos war nicht überrascht, denn er wusste, dass die Pythagoreer in Kroton schon seit über 100 Jahren ohne Anwälte und Banken lebten. Er wäre überrascht gewesen, wenn Phintias diesen gierigen Verrätern auf den Leim gegangen wäre. Dann kam die Wache mit Damon wieder. Als Damon von Phintias hörte, weshalb er in den Palast gebracht worden war, rief er verwundert, »Aber das kann doch gar nicht stimmen, da versucht dich jemand reinzulegen. Du hast doch den Brief von der Tochter des Tyrannen.« Und dann sah er erschreckt zum Thron und sagte leiser, »Ich meine, von der Tochter des ehrenwerten Dionysos des Zweiten.« Weil die Tyrannen schon damals wussten, dass das Wort Tyrann nicht nett gemeint ist, hatten sie es schon vor langer Zeit verboten. Das Verbot hatte aber nur erreicht, dass das Wort nicht mehr in ihrer Gegenwart ausgesprochen wurde. Das hatte Damon kurz vergessen, aber weder er noch der Tyrann hatten Zeit, darüber nachzudenken, weil eine Tür hinter dem Thron aufflog und seine beiden wunderschönen Töchter hereinkamen. Sie gingen schnurgerade zum Thron und flüsterten ihrem Vater etwas zu, der etwas zurückflüsterte. Die Berater kamen alle ein paar Schritte näher, um besser hören zu können, aber als eine der beiden Töchter ihnen einen giftigen Blick zuwarf, gingen alle wieder zurück. Einige gingen sogar noch weiter weg als vorher. Schließlich fauchte die größere von beiden ihren Vater, den Tyrannen, so laut an, dass alle im Saal es gehört haben mussten. »Mit einem Dolch im Thronsaal mitten in der Nacht?« Die andere legte ihre Hand auf die Schulter ihrer Schwester und dann flüsterten sie wieder nur. Schließlich drehten sich die beiden Schwestern um und kamen zu Damon und Phintias, die nun beide von den Soldaten und ihren Lanzen umzingelt waren. Als die Schwestern hinter den Soldaten angekommen waren, räusperte sich eine von beiden ganz leicht und sofort traten die Soldaten zur Seite, um Platz zu machen. Damon sah die beiden jungen Frauen auf sich zukommen. Er dachte verträumt, dass kein einziger Mann, egal wie stark oder groß und wahrscheinlich nicht einmal der Tyrann selbst, diese stahlharten Leibgardisten mit einer solchen Leichtigkeit zur Seite räuspern konnte. Dieses zarte und süße Räuspern. Dann wurde Damon aus seinen träumerischen Gedanken geweckt. »Du glaubst also wirklich, ich würde jungen Burschen Briefe schreiben und sie bei Nacht und Nebel herbestellen, um sie kennenzulernen?« fragte die Größere ihn lächelnd. Damon lächelte zurück. »Nein, das glaube ich nicht«, begann er. Die größere Tochter des Tyrannen lächelte plötzlich nicht mehr. »Ich glaube das deshalb nicht«, fuhr er fort, »weil ich den Brief gar nicht erhalten habe. Ich bin der Begleiter und ich bin mir sicher, dass auch mein bester Freund hier das nicht geglaubt hat. Und ich bin mir noch sicherer, dass er nur gehofft hat, wenn so etwas wirklich gegen alle Vernunft wahr sein sollte, dass er der Glückliche ist, den ihr aussucht, Eure Majestät.« Jetzt lächelte sie wieder, sogar noch mehr als vorher. Phintias wurde von der anderen Schwester verhört. »Wer von uns beiden hat diesen angeblichen Brief denn geschrieben?« Phintias schluckte. »Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, denn er war nur mit einem Herz unterschrieben. Aber es wäre mir auch egal, denn ich kann auch unter Androhung der Todesstrafe nicht entscheiden, welche von euch beiden faszinierender ist, Eure Hoheiten.« Er verbeugte sich tief vor der jüngeren Schwester. Jetzt lächelten beide Schwestern. »Und was stand drin?« fragte die jüngere von beiden. Phintias fing an, den längst auswendig gelernten Brief aufzusagen, und weil Damon ihn in der vergangenen Woche so oft von seinem Freund gehört hatte, fiel er mit ein. So sagten sie den Inhalt des Briefes im Chor auf. Die beiden Schwestern grinsten jetzt breit. »Ich wünsche dir Glück, Phintias aus Kroton«, sagte die Jüngere, und die Ältere fügte noch hinzu, »und Glück auch dir, Damon. Können wir noch etwas für euch tun?« Damon zuckte mit den Schultern, Aber Phintias sagte, vielleicht könntet ihr euren Vater überreden, mich für eine Woche zurück nach Krotan reisen zu lassen, damit ich meiner kleinen Schwester bei ihrer Hochzeit den Segen geben kann. Ich komme danach sofort zurück und dann kann er mich hinrichten. Die größere Schwester hörte auf zu grinsen und fragte, wieso sollte er glauben, dass du zu deiner eigenen Hinrichtung freiwillig zurückkommst? Bevor Phintias etwas antworten konnte, sagte Damon, weil ich als Pfand hier bleibe. Wenn Phintias nicht zurückkommt, kann euer Vater mich an seiner Stelle hinrichten. Die beiden Schwestern sahen ihn erstaunt an, aber Phintias sagte nur, danke, mein Freund. Die Schwestern schauten die beiden immer noch ungläubig an, dann sagte die Jüngere, ihr meint das ernst, oder? Damon und Phintias nickten. Die Schwestern drehten sich langsam um und gingen zurück zum Thron, wo sie ihrem Vater wieder etwas zuflüsterten, der wieder etwas zurückflüsterte. Dann fauchte die große Schwester wieder etwas Unverständliches und schließlich stellten sich die beiden rechts und links vom Thron auf. Ihr Vater sah sie fragend an und die Ältere nickte ihm aufmunternd zu. Zum ersten Mal, seit seine Töchter den Saal betreten hatten, sprach Dionysos wieder mit fester Stimme. »Damon, du willst wirklich als Pfand hier bleiben?« fragte er. Damon nickte nur. »Hat dir dein Freund erzählt, wie unser Verlies aussieht?« Damon nickte wieder. »Und du würdest in diesem Verlies auf deinen Freund warten?« Damon nickte wieder. Dionysos sah seine Töchter fragend an und die lächelten ihm zu. Seine Stimme wurde noch fester. »Bei Wasser und Brot?« Damon nickte. »Angekettet?« »Nicken.« »Und dich hinrichten lassen, wenn dein Freund nicht zurückkommt?« Damon nickte wieder nur. Der Tyrann wollte von ihm wissen, warum. Damon nahm die Hand seines Freundes, hielt sie hoch und sagte langsam, »denn wir sind...« Und dann riefen er und Phintias gemeinsam, »Pythagoreer!« Der Tyrann war wirklich beeindruckt. »Ich erlaube dir, Phintias, die Hochzeit deiner Schwester zu besuchen. Als unser Hochzeitsgeschenk sollst du 10 Goldstücke...« Seine Tochter stieß ihm in die Seite. Dionysos seufzte und fuhr fort, »sollst du 100 Goldstücke und unsere besten Wünsche an das Brautpaar überbringen. Mach dich sofort auf den Weg, du hast genau 10 Tage Zeit.« Das war zu schaffen. Für den Hinweg hatten sie 4 Tage gebraucht, blieben noch 6 Tage für die Hochzeit und den Rückweg. Er würde sich trotzdem beeilen müssen. Ein Mann löste sich aus der staunenden Menge und drückte Phintias einen kleinen Beutel in die Hand. Phintias verbeugte sich vor dem Tyrannen, obwohl er eigentlich die beiden Schwestern meinte. Dann bedankte er sich für das Gold und vor allem bei Damon für die Freundschaft und rannte so schnell er konnte aus dem Palast. »Such dir einen aus«, sagte die jüngere Tochter zu ihrem Vater. Der verdrehte die Augen und seufzte. »Such dir einen aus«, fauchte die Ältere. Der Tyrann stand auf, blickte auf seine versammelten Berater, dann drehte sich um und verließ den Saal. Im Weggehen rief er über seine Schulter zu seinen Töchtern, »Sie sind alle nutzlos, sucht ihr euch einen aus.« Als er gegangen war, sahen sich die beiden Schwestern an. »Dann 2, oder?« lachte die Ältere, und die Jüngere lachte auch und nickte. Die erste Schwester sah in die Runde der Berater. Schließlich zeigte sie auf den dicken Mann, der mit Phintias gesprochen hatte, als dieser auf Damon gewartet hatte, und die zweite Schwester zeigte auf den Kleinen, der den Dicken dabei begleitet hatte. »Du und du«, sagte die ältere Schwester, »ihr habt das große Glück, wieder nach Hause gehen zu dürfen. Ihr wohnt ab sofort nicht mehr im Palast. Wachen, bitte helft ihnen, ihre Gemächer zu räumen.« Die beiden bedankten sich zähneknirschend. Sie fanden das gar nicht gut. Anders als bei Hof würden sie zu Hause wieder für ihr Geld arbeiten müssen. Aber es gab keine Möglichkeit, sich den Töchtern des Tyrannen zu widersetzen. Da war es leichter, sich dem Tyrannen selbst zu widersetzen, indem man die anderen Berater großzügig bestach, damit sie dem Tyrannen rieten, von der Verbannung nach Hause abzusehen. Aber seine Töchter waren weder bestechlich, noch hörten sie auf die bestechlichen Berater. Also blieb den beiden nichts weiter als ihre letzte tiefe Verbeugung vor den Schwestern und ein schneller Abgang. Die ältere der beiden ging zu Phintias und sagte, »Du wirst natürlich nicht im Verlies schlafen. Auch wenn mein Vater dich hinrichten will, wirst du bis dahin wie ein Gast behandelt. Warte kurz, es werden gerade 2 Gemächer im Ostflügel frei. von wo du die aufgehende Sonne über dem Meer sehen kannst, solange du auf deinen Freund wartest. Und weil Damon sie nur anlächelte, fügte sie noch etwas verwirrt hinzu: Ich bin übrigens Helena. Sie streckte ihm die Hand hin. Er sagte: Ich weiß, nahm ihre Hand und lächelte sie weiter verträumt an. Dann fügte er auch etwas verwirrt hinzu: Ich meine, ich bin Damon. Diesmal lachte Helena und sagte: Ich weiß. Phintias hatte derweil das Gasthaus erreicht, wo er ihre Rechnung beglich und gerade sein Pferd aus dem Stall holen wollte, als sich zwei schwer bewaffnete Frauen in seinen Weg stellten. Sie trugen beide die Uniformen der Leibgarde des Tyrannen. Es hätte mich auch gewundert, wenn Dionysos nicht irgendeinen hinterältigen Trick ausgedacht hätte, um mich aufzuhalten, dachte Phintias. Aber die beiden lächelten ihn an. »Keine Sorge«, sagte die eine. »Wir sind von der Garde seiner Töchter. Sie haben uns geschickt, damit wir dich begleiten und aufpassen, dass du auch auf jeden Fall wiederkommst. Wir haben auch ein frisches Pferd für dich.« Die zweite Leibgardistin holte drei wunderschöne Streitrösser mit leichten Sätteln für Meldereiter aus dem Stall. Phintias konnte dieses Angebot nicht ablehnen und kurz später galoppierten sie nach Norden und ließen Syrakusa hinter sich. In der untergehenden Sonne drehte sich Phintias noch einmal um und flüsterte: »Damon, ich komme wieder, mein Freund.« Damon war bereits in seine neuen Gemächer eingezogen. Das Verlies bestand für ihn aus einem großzügigen Wohnraum mit Schalen voller Obst, einer Terrasse mit schwer bewaffneten Wachen und einem Schlafzimmer mit einem bequemen Bett. Im Sonnenuntergang saß er auf der Terrasse, aß mit den beiden Töchtern ein ausgesucht köstliches Mahl und anschließend erzählten sich die drei bis tief in die Nacht ihre neuen eigenen Versionen der alten griechischen Sagen, die sie alle schon seit ihrer Kindheit kannten. »Für ein Verlies ist es hier wirklich schön«, dachte Damon, als er vor dem Schlafengehen noch einmal die Küste entlang nach Norden schaute, wo jetzt sein Freund irgendwo durch die Nacht ritt. Er flüsterte nichts, denn er war sich völlig sicher, dass sein bester Freund ihn nicht im Stich lassen würde. Und wenn das Schiff untergehen sollte oder etwas anderes ihn davon abhalten würde, wiederzukommen, dann wäre das ihr Schicksal und außerhalb ihrer Macht. Phintias war schon viel weiter, als Damon es sich hätte träumen lassen. Die beiden Leibgardistinnen ritten viel schneller, als er sich das mit seinem eigenen Pferd getraut hätte. Wenn er sie irgendwie hätte einholen können, würde er sie sicher fragen, ob diese Pferde, so toll sie auch sein möchten, solch einen Ritt durchhalten würden. Aber er konnte sich nur festhalten und im gestreckten Galopp hinter ihnen herjagen. Schließlich, mitten in der Nacht, sah er die beiden irgendwo im Mondlicht vor sich langsamer werden. Dann sah er Lagerfeuer und Soldaten im Näher kommen, sah er, wie die beiden Leibgardistinnen geschickt von ihren Pferden sprangen und zu den Offizieren liefen. Für einen Moment glaubte Phintias, dass er nun doch in eine Falle getappt war und die beiden letztlich doch für den Tyrannen arbeiteten. Nachdem er sein Pferd für Stunden so angetrieben hatte, würde er den Soldaten mit ihren frischen Pferden nicht entkommen. Dann sah er, wie die beiden Frauen auf zwei von diesen frischen Pferden sprangen. Eine von beiden bekam die Zügel eines dritten frischen Pferdes von einem der Soldaten gereicht. »Komm, beeil dich«, rief die andere und galoppierte sofort in die Dunkelheit davon. Phintias sprang von seinem Pferd, machte drei Schritte bis zu dem frischen Pferd, sprang auf und nahm die Zügel. Er wollte sich noch bedanken, aber da war auch die zweite Reiterin schon in der Dunkelheit verschwunden. Er setzte ihr nach, und als seine Augen nicht mehr von den Lagerfeuern geblendet wurden, trieb er das neue Pferd wieder zum gestreckten Galopp an und folgte ihnen weiter nach Norden. Mit einem weiteren Pferdewechsel am Morgen und einem weiteren am Nachmittag brauchten sie für die Strecke von Syrakusa nach Messana nur etwa einen Tag. Auf dem Hinweg hatten sie zwei gebraucht. Am Abend waren sie schon auf dem Schiff und konnten dort ein paar Stunden schlafen, bevor sie wieder im Sattel saßen und diesmal nach Osten, der aufgehenden Sonne und Kroton entgegenritten. Wieder schafften sie die Strecke schneller als auf dem Hinweg, und obwohl sie auf dem Meer ungünstige Winde hatten und die Überfahrt deshalb länger gedauert hatte, kamen sie doch rechtzeitig, um sogar noch bei den Vorbereitungen zur Hochzeitsfeier helfen zu können. waren zwar alle sehr betrübt, dass Damon nicht anwesend sein konnte und bestürzt, dass Phintias zum Tode verurteilt war, was auch die Goldstücke nicht ausgleichen konnten. Aber niemand wunderte sich über den Tausch der beiden Freunde. Das war schließlich nur ein ganz normaler Freundschaftsdienst eines treuen, echten und unbedingten Freundes. Die Menschen auf der Hochzeit staunten auch über die Soldatinnen aus der Hauptstadt und noch mehr staunten diese über die Hochzeit. Sie hatten die ganze Hochzeitsgeschichte und vor allem die Freundschaft für eine Täuschung gehalten, damit Phintias sich aus dem Staub machen konnte. Aber nun sahen sie, dass die Hochzeit und damit wohl auch die Freundschaft echt waren. Die beiden Leibgardistinnen entspannten sich, legten sogar ihre Panzerung, Waffen und Helme ab und feierten fröhlich auf der Hochzeit mit. Damon war zwar weiterhin ein Gefangener in seinem großzügigen Gemächern, aber er bekam täglich Besuch. Nicht nur von Helena und ihrer Schwester, sondern auch vom Tyrannen selbst, der sehen wollte, ob Damon langsam Angst bekam, vielleicht doch im Stich gelassen zu werden. Aber der war zuversichtlich, weil er wusste, dass der Tyrann nicht an Freundschaft glaubte, erzählte er den Schwestern immer besonders freundschaftliche Geschichten, wenn Dionysos den Raum betrat. Die schlauen Schwestern merkten das schnell und spielten mit, indem sie Damon mehr Fragen über die Freundschaft stellten, damit der noch mehr davon erklären konnte. Helena und ihre Schwestern brauchten diese Erklärung eigentlich nicht, denn sie kannten ja die Freundschaft. Sie waren als beste Freundinnen aufgewachsen, sie brauchten nur das Wort Freund mit dem Wort Schwester zu ersetzen und verstanden alles, was er erklärte. Aber die beiden wussten auch, dass ihr Vater keinen Bruder und keinen Freund hatte und dass er diese Erklärungen zu den Vorzügen der Freundschaft gut gebrauchen konnte. Er hätte Damon selbst natürlich nie gefragt, also fragten sie für ihren Vater nach den Dingen, von denen sie fanden, dass er sie hören sollte. Seinem ersten Besuch hatte der Tyrann noch gelästert und Damon vorausgesagt, dass sein sogenannter Freund nicht wiederkommen würde. Je häufiger er aber Damons Erzählungen lauschte, desto mehr ertappte sich Dionysos dabei, wie er hoffte, dass die Geschichten über die Freundschaft wirklich wahr waren. Er glaubte natürlich nicht daran, aber er wünschte sich heimlich einmal eine solche Freundschaft zu erleben. Nach 5 Tagen, als die Hälfte der Zeit abgelaufen war, die Phintias für seine Rückkehr übrig hatte, erlaubte der Tyrann Damon sogar, mit ihm im Garten spazieren zu gehen. Mit schwer bewaffneten Wachen natürlich. Dionysos wollte mehr über die Pythagoreer lernen und stellte seine Fragen nun selbst. Er hatte von seinen Spionen zwar schon viel erfahren, aber die konnten natürlich niemals so viel herausfinden, wie jemand aus Kroton selbst darüber wusste. Im Garten kamen sie an einer Statue vorbei, die Damon gut kannte, denn sie stellte den alten Pythagoras dar. Und dieser stand auch so in Kroton. Allerdings trug er hier anstelle des Ölzweigs, dem Symbol der Freundschaft, ein Dreieck in der Hand. Phintias fragte den Tyrannen, wieso das so sei, weil er die mathematische Formel für Dreiecke gefunden hat, natürlich. Damon nickte. Er hatte das in der Schule gelernt. Aber das war doch nur die Formel für etwas, was schon die Babylonier kannten. Seine Lehren gingen doch viel weiter über das hinaus. Und dann erzählte ihm Damon, dass Pythagoras außer Mathematik und Freundschaft auch Philosophie und Musik, Politik, Religion und andere Wissenschaften gelehrt hatte und die Dreiecke nur eines seiner Steckenpferde waren. Phintias war inzwischen schon wieder auf dem Rückweg. Noch in der Nacht der Hochzeit, als die meisten noch feierten, hatten sie sich wieder auf ihre Pferde geschwungen und waren zurück nach Westen in die Dunkelheit davongeprescht. Der Vollmond war zwar schon ein paar Tage her, aber so spät in der Nacht gab das, was vom abnehmenden Mond noch übrig war, genug Licht. Mit Pferdewechseln erreichten sie den dicken Zeh Italiens diesmal noch schneller, aber an der Küste angekommen bestätigte sich, was der Himmel über ihnen schon seit Stunden angekündigt hatte. Auf dem Meer tobte ein Sturm. Man konnte nicht einmal mehr, wie sonst immer, Missana auf der anderen Seite der Meerenge sehen. Da war nur eine graue Wand, die Wind, Regen und riesige Wellen an die Küste schmetterte. Im Hafen sahen sie, wie das schöne Schiff, auf dem sie vor ein paar Tagen gekommen waren, von den Wellen gegen die Kaimauer gedrückt wurde. Sie hörten das Krachen, als die schweren Holzbalken nachgaben und das Schiff direkt vor ihren Augen im Hafen versank. Nach wenigen Augenblicken schaute nur noch der Bug aus dem Wasser. Es sah wirklich so aus, als schaute er aus dem Wasser, denn viele Schiffe hatten damals große Augen auf dem Bug gemalt, damit ihr Schiff wie ein Seeungeheuer aussah. Nun sah es eher aus wie ein gestrandeter Wal oder ein ertrunkener Drache. Phintias hatte wirklich ein Problem, aber seine Leibgardistinnen wussten Rat. Sie würden ein Stück die Küste entlang zu einem Militärhafen reiten, wo sie einfach ein Kriegsschiff des Tyrannen nehmen würden, so wie sie sich auch die ganze Zeit seine frischen Pferde ausgeliehen hatten. Die Soldaten im Hafen wollten ihnen auch gern ein Schiff geben, aber das eine, das gerade da war, war auch schon untergegangen und schaute genauso traurig aus dem Wasser wie das andere Schiff. Phintias hatte immer noch sein Problem. Der Sturm dauerte die ganze Nacht und als es endlich aufklarte, war nirgendwo ein Schiff zu sehen. Sie ritten an der Küste entlang, zurück zum Hafen, als Phintias eine kleine Fischerhütte in einer Bucht sah. Plötzlich fiel ihm eine Kleinigkeit auf, welche die meisten vielleicht übersehen oder nicht verstanden hätten. Vor der Hütte am Strand war eine breite Schleifspur, die ins Wasser führte. Es musste hier jemand nach dem Sturm und dem Ende des Regens ein Boot zu Wasser gelassen haben. Da die Feuerstelle in der Hütte noch rauchte und auf den Gestellen am Strand keine Netze hingen, nahm Phintias an, dass der Fischer vor kurzem aufs Meer rausgefahren sei und wahrscheinlich bald mit seinem Fang zurückkommen würde. Da sie keine bessere Möglichkeit hatten, setzten sie sich an den Strand und warteten. Sie mussten nicht lange ausharren. Kurz nach Mittag tauchte ein kleines Segel am Horizont auf, das auch beim Näherkommen nicht sonderlich größer wurde. Schließlich legte ein alter Fischer mit seinem Boot direkt vor der Hütte am Strand an. Er kam auf die drei zu und beäugte etwas misstrauisch die Uniformen des Tyrannen, bis Phintias ihm die Hand entgegenstreckte und sagte: »Sei gegrüßt, mein bester Freund.« Der alte Fischer nahm seine Hand, lächelte und antwortete: »Sei auch du gegrüßt, mein bester Freund.« Dann schüttelten sie sich die Hände. Zu zweit waren sie nun Pythagoreer. Phintias erzählte dem Fischer eine ganz kurze Fassung ihrer Geschichte und fragte ihn, ob er sie über das Meer nach Sizilien bringen könne. Er willigte ein, ohne auch nur einen Moment darüber nachdenken zu müssen. Die Pferde, die ja Zeichen und Sättel des Dionysos trugen und sicher nicht verloren gehen würden, ließen sie einfach laufen, und dann halfen sie dem Fischer, das Boot wieder ins Meer zu schieben. Die Sonne stand noch immer hoch über Sizilien, als sie in See stachen und nach Westen segelten, wo sie Messana wieder im Dunst erkennen konnten. Eine der beiden Frauen sah sich auf dem kleinen Boot um und wollte wissen, wie er es geschafft hatte, dieses kleine Boot vor dem Sturm zu retten. Alle anderen Schiffe an diesem Teil der Küste wurden in der Nacht schwer beschädigt oder versenkt, und dein kleines Boot sieht aus, als wäre es heute Morgen aus der Schiffswerft gekommen, sagte sie. Der alte Fischer lächelte nur und antwortete: »Wir Pythagoreer glauben, dass alle als Freunde geboren werden. Menschen, Tiere, sogar die Götter sind unsere besten Freunde. Der Meeresgott Poseidon würde seinem besten Freund nie sein 20 Jahre altes Boot beschädigen, so wie ich nie das Meer meines besten Freundes Poseidon beschädigen würde.« Auch wenn die Soldatinnen die Freundschaft mittlerweile nicht mehr für Hokuspokus hielten, zweifelten sie doch sehr an einer Freundschaft mit Poseidon, dem Gott der Meere. »Wenn Poseidon dein Freund ist, warum gibt er dir dann nur so wenig Fisch?«, fragte die eine von beiden und zeigte auf den Eimer mit seinem Fang, in dem drei Fische lagen. Der Fischer lachte: »Poseidon bietet mir als seinem besten Freund sein ganzes Meer an. Und ich kann mir nehmen, was immer ich will. Was nehme ich also von meinem besten Freund Poseidon? nur so viel, wie ich selbst brauche. Die beiden mussten lächeln. Der Fischer sah sie an und sagte, ich habe mich entschlossen, daran zu glauben, und ihr wisst doch, dass man seit jeher sagt, Glaube kann Berge versetzen. Die eine Soldatin schaute ihn ungläubig an und lachte, du kannst also Berge versetzen. Der Fischer lächelte. Ich kann dir sicher sagen, dass du Berge versetzen kannst, wenn du nur genug daran glaubst. Aber wenn du dann so sehr glaubst, dass es genug ist, um den Berg zu versetzen, dann verstehst du auch genug, um den Berg genau da zu lassen, wo er ist, weil du dann genug verstehst, um zu wissen, wofür der Berg da ist. Die beiden Leibgardistinnen sahen Fintias fragend an und der nickte nur und sagte, besser hätte ich es auch nicht erklären können. Als sie bei Einbruch der Nacht endlich in Messana anlegten, waren die beiden Frauen überzeugt, dass sie auch beste Freundinnen werden wollten. Sie bedankten sich bei dem Fischer und besorgten sich beim nächsten Wachposten neue Pferde, bevor sie wieder losritten, nach Süden, zurück nach Syrakusa, wo Damon auf sie wartete. Am nächsten Morgen folgten ihnen plötzlich 4 Reiter. Sie kamen immer näher, weil ihre Pferde anscheinend noch frischer waren. Schließlich erkannte Fintias, der wie immer ganz hinten ritt, einen der Verfolger. Es war wieder der Spion, den er als Bettler kennengelernt hatte. Und er sah, dass alle 4 Reiter ihre Schwerter gezogen hatten. Es war eine Falle. Seine Leibgardistinnen hatten den Spion auch erkannt. Sie nahmen ihre Lanzen, wendeten ihre Pferde und jagten an Fintias vorbei den Verfolgern entgegen. »Reite weiter!« rief eine ihm zu, und das tat er auch. Er schaute sich noch ein paar Mal um, aber er konnte nur die Staubwolke sehen, die sein dahinrasendes Pferd hinterließ. Fintias hatte wieder ein Problem. Er musste am nächsten Tag in Syrakusa sein, aber ohne seine Leibgarde würde kein Soldat ihm ein frisches Pferd geben. Soldaten würden ihm sicher sogar das müde Pferd abnehmen, auf dem er da ganz ohne Uniform saß. Als er sich sicher war, dass er nicht mehr verfolgt wurde, ließ er das müde Pferd langsamer laufen. So würde er es aber nicht rechtzeitig schaffen, denn der Weg war noch weit. Aber dann blies der Wind dicke Wolken nach Sizilien und kurz später regnete es in Strömen. Das überhitzte Pferd kühlte genug ab, um wieder schneller laufen zu können. »Danke, Zeus, mein Freund«, rief er, denn er war sich sicher, dass der Göttervater ihm diesen Regen als kleine Hilfe geschickt hatte. Vielleicht konnte er es noch schaffen und Damon retten, aber dann brach die Nacht herein. Und da der Mond nun schon sehr spät aufging, war es einfach nur dunkel. Nicht einmal das Pferd konnte sehen, wo es hinging, also stieg er ab. Eine Weile stolperten sie vor sich hin, dann sah Fintias plötzlich einen bläulichen Schein auf der linken Seite. Er ging darauf zu und entdeckte, dass sie an der Küste waren und das ganze Wasser schwach leuchtete, weil die Algen darin vom Regen und den Wellen aufleuchteten, wie sie es manchmal tun, wenn sie sich gestört fühlen. Trotzdem war sich Fintias sicher, dass Poseidon ihm helfen wollte, und er rief, »Danke, mein Freund«, als er sich wieder auf das enttäuscht schnaufende Pferd schwang und dem fahlen Schein der Algen an der Küste entlang nach Süden ritt. Er konnte es immer noch rechtzeitig schaffen. Damon stand am Morgen des 10. Tages auf und war sich sicher, dass Fintias an diesem Tag eintreffen würde. Die Wachen brachten ihn in den Garten, wo er mit Dionysos frühstückte, direkt neben der Statue von Pythagoras. »Es tut mir leid«, sagte der Tyrann, der in den vergangenen Tagen immer freundlicher geworden war, »aber ich werde dich heute hinrichten lassen müssen, denn auch wenn alles, was du erzählt hast, gut klang, hat es doch nicht geholfen.« Dionysos beugte sich etwas vor und fügte dann noch flüsternd hinzu, »Ich hatte gehofft, dass du die Wahrheit sagst.« In diesem Moment hörten sie Hufschlag im Hof des Palastes und einen Augenblick später stürmten die Wachen mit Fintias in den Garten. Fintias umarmte Damon und sagte dann zu Dionysos, »Ich bin gekommen, um meinen Freund auszulösen und...« Aber dann stockte er, denn er sah, dass dem Tyrannen die Tränen über die Wangen liefen. Die beiden Freunde standen etwas verwirrt da und schauten Dionysos an, als der schließlich sagte, »Ich habe in diesem Moment verstanden, dass kein Tyrann mit keinem Gold der Welt etwas so Wertvolles wie eine solche Freundschaft kaufen kann.« Dann schluchzte er, nie würde sich irgendjemand, den ich für seine Dienste in diesem Palast bezahle, so für mich einsetzen. Keiner wäre für mich wiedergekommen. Die beiden Freunde gingen zu dem weinenden Tyrann. Beide nahmen seine Hand, hielten sie hoch. Man sagte Damon, denn wir sind? Und dann riefen sie laut, und auch Dionysos heulte im Chor, Pythagorea! Der Tyrann ließ alle Menschen in Syrakus zum Palast rufen. Als alle versammelt waren, begann er ihnen die ganze Geschichte zu erzählen, wie seine Berater ihn vor den Pythagoreern gewarnt hatten und wie er mit dem Spion einen Plan erdacht hatte, um allen zu beweisen, dass Freundschaft letztendlich nur ein Traum ist, aber nicht hilft, wenn es darauf ankommt. Und auch wenn seine Tochter ihm einige böse Blicke zuwarf, erzählte er doch ganz offen und ehrlich, wie er Helenas Dolch ausgeliehen und ihn mit einem von ihm verfassten Brief nach Kroton zu Phintias geschickt hatte. Auch wie der dann in seinem jugendlichen Leichtsinn einfach in die Falle getappt war und wie Damon sich sofort für seinen Freund als Pfand angeboten hatte, obwohl er dachte, er würde 10 Tage im Kerker verbringen müssen. Er gab zu, wie sehr ihn das erstaunt hatte. Dann erzählte er, wie er dank Damons Worten in den letzten Tagen langsam an den Warnungen vor der Freundschaft zu zweifeln begonnen hatte und erklärte, was er alles begriffen hatte, als Phintias dann doch wiedergekommen sei, um sich freiwillig für seinen Freund hinrichten zu lassen. Er berichtete mit Tränen in den Augen, wie die beiden ihn nach allem, was er ihnen angetan hatte, doch als Freund in ihrer Mitte aufgenommen haben. Mein letzter Befehl als Tyrann ist, dass wir alle in Großgriechenland ab sofort beste Freunde sind. Mein erster Vorschlag an meine neuen besten Freunde ist, dass wir aus diesem Palast die erste Pythagoras-Universität für alle Griechen in ganz Griechenland machen. Ein Märchen wäre da langsam zu Ende. Es wäre noch erwähnt worden, die beiden Leibgardistinnen am nächsten Tag unverletzt in Syrakusa eintrafen und sofort für immer ihre Waffen ablegten. Auch würde ein Märchen noch kurz erwähnen, wie der alte Dionysos die Pythagoras-Grundschule besuchte, dort zwischen den Jungen und Mädchen saß und zusammen mit diesen 7-, 8- und 9-jährigen Schülern die Grundlagen der Freundschaft lernte. Denn Lernen ist eins von den wenigen Dingen, die kein Freund für einen anderen übernehmen kann. Auf keinen Fall dürfte in einem Märchen vergessen werden zu erwähnen, dass sowohl Damon und Helena als auch ihre jüngere Schwester und Phintias zusammen Hochzeit gefeiert haben. Und dann würde ein Märchen natürlich enden mit etwas wie »Und alle waren glücklich und zufrieden bis an ihr Ende« oder »Wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute glücklich zusammen«.